Geheimagent Andrew Osnar war mit einem brisanten Auftrag nach Panama City gekommen. Er sollte nämlich für die Großmacht Großbritannien das Terrain sondieren, bevor der Panama-Kanal am 31.12.1999 von den USA an Panama zurückgegeben wird. Als einzigen Informanten setzte Osnar einen gewissen Harry Pendel ein, einen 40-jährigen verheirateten Nobelschneider, der ein düsteres Vorleben hatte und bankrott war. Aber die sensationellen Nachrichten, die London von ihm erwartete, erfand Pendel einfach. Ebenso ein Netz hochrangiger Mitarbeiter. Da dieses Personal keine Taschen hatte, steckte er sämtliche Gelder selbst ein. Harry Pendel hätte der reichste Märchenerzähler der Welt werden können. Doch die Realität war stärker als er. Luisa, zwei Kinder, ein Heer von Dienstboten und ein schönes, modernes Heim auf dem privilegierten Hügel Betania. Dazu die Schulden. Wir ziehen Sie aus der Scheiße, Harry. Sie sind ein Geschenk Gottes, der perfekte Horchposten. London will Sie so bald wie möglich einsetzen. London ist fasziniert von der stillen Opposition. Wir wollen Namen, Verbindungen, Ziele, Strategien. Ihre Frau sitzt an der Quelle. Sie haben fantastische Verbindungen. Ein Freund im Widerstand. Eine Angestellte, die aus dem Volk kommt. Mickey, ein versoffener Salonlöwe, gab einen hervorragenden Strohmann für eine nicht existierende Oppositionsbewegung ab. Und Martha war einfach nur Pendels Sekretärin. Bei den revolutionären Studentenunruhen 1989 hatten Noriegas Truppen ihr das Gesicht eingeschlagen. Ein korrupter Arzt hatte es beim Nähen noch vollends entstellt. Pendel hatte sie damals zu ihm gebracht. Er fühlte sich deswegen immer noch schuldig. Aber Martha liebte Pendel. Sie versorgte ihn mit den nötigen Hintergrundinformationen, die allerdings historisch waren. Es gab keinen Widerstand mehr in Panama. Keine Leute von der anderen Seite der Brücke. Ich tue alles, was du willst. Wenn ich ihn töten soll, töte ich ihn. Einige Zeit später traf Pendel den Propheten Jonah beim Gelage einer Bruderschaft von Quartalsäufern. Und es geschah mitten in Panamas delirierender Geschäftswelt, dass er der großen Vision teilhaftig wurde. Wenn der Kanal dann endlich den Latinos gehört, schwimmen da drin doch höchstens noch ein paar Ölsardinen. Ich rede von Öl. Von japanischem Öl. Ich rede von der Weltherrschaft der Gelben auf ihrer scheißgrünen Insel. Denn wer träumt Tag und Nacht davon, den berühmtesten Verkehrsweg der Welt zu erweitern? Die reißen hier alles auf und führen zwei inkompatible Meere zusammen. Alles wegen dem Öl. Das ist ökologischer Wahnsinn. Was auf uns zukommt, ist die Jahrtausendflut. Es gibt eine globale, weltumspannende Verschwörung, Harry. Ersaufen oder verdorren. Es geht um die Weltmacht im dritten Jahrtausend und die ist gelb. Der Schneider von Panama. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John le Carré. Aus dem Englischen von Werner Schmitz. Teil 3. Operation Canal. Bearbeitung Uta Maria Heim. Regie Klaus Wirbitzki. Pendel brauchte Hilfe. Er kam mit dem Wahnsinn sich eröffnender Weltmeere nicht mehr zurecht. Die einzige, die ihm helfen konnte, war ganz klar seine Frau. Luisa war Amerikanerin, Bürgerin der Kanalzone. Sie arbeitete bei der Kanalkommission für den guten und maßlos überschätzten Ernesto Delgado. Sie wusste, wie die Fäden zusammenliefen. Luisa? Luisa, wo steckst du? Bist du noch wach? Ich muss mich, Schätzchen! Luisa hatte ein Alkoholproblem. Pendel hatte keins. Und obwohl er ihr neuerdings hinterher spionierte, fiel ihm nicht auf, dass sie deshalb in getrennten Welten lebten. Das Wesentliche übersah er einfach. Ich bin im Wohnzimmer. Ich komme, Schätzchen. Dabei notierte er heimlich jede kleinste Bemerkung über ihren unvergleichlichen Arbeitgeber. über Ernies Telefonate, Termine, Konferenzen und Launen. Er merkte sich Name und Rang jedes noch so zufälligen Besuchers, der in Luisas Büro kam. Er erkundigte sich nach ihren halb eingeschlafenen Kontakten zu den Amis, die in der Kanalzone lebten. Er fragte nach ihren Treffs im radikalen Forum, das ihm bis jetzt so radikal vorgekommen war wie warmes Bier. Er hörte, was er hören wollte, und er schrieb mit. Das Ergebnis war brillant. Osnar bestand darauf, dass Pendel seine Frau als Geheimagentin anwarb. Neben dem Decknamen Final tauchte in den Akten plötzlich Final Two auf. Ach, morgen tagt im Laden schon wieder der Club. Ah. Ja, ja, diese Donnerstage. Ha, wie die Zeit vergeht. Weißt du, eben erzählte mir ein Kunde eine komische Geschichte. Diese Japsen lassen einfach nicht locker. Die sind eben ein höfliches und strebsames Volk, nicht? Wir könnten noch viel, viel von ihnen lernen. Ja, ja, stell dir vor, die wollen einen neuen Kanal bauen. Auf Meereshöhe. Der soll 100 Milliarden Dollar kosten und Panama wischt sich mit dem Schmiergeld den Hintern. Das ist doch Unsinn. Das ist ja völliger Quatsch. Die Yankees werden von Panama ausgebootet. Dein geliebter Ernie Delgado ist angeblich auch mit von der Partie. Oh, oh, oh, und unser Obergouf steckt bis zum Hals mit drin. Das will ich überhört haben. Perry, das habe ich jetzt überhört. Der Obergouf, der Maxe persönlich. Also, du... Hör mal, Harry, du verleumdest den Präsidenten von Panama. Ja? Du redest doch wie dieser Mr. Osnar. Ist dir denn eigentlich bewusst, dass du diesen Kotzbrocken nachäffst? An dieser Stelle beschloss Harry Pendel, Luisa war rekrutiert. Sie war, was sie niemals erfahren durfte, Final Two. Weitere 20 Stunden vergingen. Auf der historischen Mahagoni-Uhr von Samuel Collier, Eckel, war es 7:30, als Harry sich im Anproberaum für seinen Clubabend umzog. Er sah rundum gelöst aus, doch er fühlte sich gespaltener als je zuvor. Er hatte immer geflunkert und Rollen gespielt, aber noch nie hatte er so viele Personen auf einmal verkörpert. Und alle marschierten mit ihm in dieselbe Richtung und teilten seine große Vision. Dr. Sancho, wie geht es Ihnen, Sir? Senor Lucullo, ich begrüße Sie. Setzen Sie sich, meine Herren. Bitte nehmen Sie Platz. Was gibt es Neues? Putsche, Skandale, Revolutionen? Das Buffet wurde gestürmt. Die Herren fielen über Marthas Canapés her und bekleckerten ihre Maßanzüge. Martha reichte Servietten herum und versuchte, Schlimmeres zu verhindern. Sie wich Pendels Blick aus, während sie Wein nachschenkte, internationale Zeitungen verteilte und Aschenbecher leerte. Es kamen immer noch neue Gäste. Der Clubraum war brechend voll. Mickey, mein Freund, schön, dass du da bist. Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Ja, ja, dein neuer Anzug ist fertig, er liegt zur Anprobe bereit. Pendel war dreifach gefordert. Als Schneider, Gastgeber und Meisterspion rannte er abwechselnd zwischen Anprobe und Clubraum hin und her. Unschuldig lächelnd machte er sich hin und wieder Notizen. Er hörte mehr, als gesagt wurde. Und er konnte sich später an noch mehr erinnern. Hey! Hey! Mein neuer Anzug ist der allerletzte Scheiß. Harry, hast du nicht gehört? Er ist Scheiße! Harry wird das in Ordnung bringen, Mickey. Jetzt sei ein lieber Junge und zieh dich wieder um. Harry! Scheiße, Harry! Der Anzug ist schlimmer als schlimme Scheiße. Schlimmeres! Ich hab einen alten Arsch in der Hose, aber hab ich einen alten Arsch? Hab ich einen alten Arsch? Nee, fühl mal, Harry, fühl mal! Ja, gratuliere, Mickey, du hast soeben $1,000 gespart, aber tu mir jetzt einen Gefallen und geh jetzt! Mein Arsch ist nicht alt, mein Arsch ist jung und knackig. Na los, komm schon, fass an! Mickey, ein Anzug von mir, das ist Linie, das ist Form, das ist Intuition, ja? Nur um die Hose, es geht nur um die Hose, umsonst nicht. Ich sehe darin aus wie ein alter Mann. Mickey? Hör auf, Harry. Bitte, lass Mickey in Ruhe. Er kann nicht mehr, er ist fertig. Muss ich mich erst umbringen? Damit ich nicht mehr aussehe wie ein alter Mann. Drei Tage später spielte Andrew Osnar Gott. Er brauchte dazu drei Casinos, $50,000 und den Beifall seiner Bettgenossin. Aber Francesca war diesmal wirklich überfordert. Schaff das nach Hause. Zu mir nach Hause natürlich. $120,000 in der Plastiktüte? Nimm dir ein Taxi. Ich muss mit dem Wagen in die andere Richtung. Und vergiss nicht, diesmal den Schlüssel dazulassen. Wieso das denn? Du brauchst ihn nicht mehr. Andy! Es ist aus mit uns. Schätzchen. Osnar erwartete Besuch. Hohen Besuch. Denn das Eintreffen des ersten Materials von Final Two hatte Scotty Luxmore, den leitenden Londoner Sonderbeauftragten, veranlasst, in ein britisches Flugzeug zu steigen. Final 1 hat sich ja vorher schon ganz gut angelassen. Aber ihm fehlt die große Vision, das historische Bewusstsein. Er hat uns bloß Geschwätz geliefert im Vergleich zu dem, was seine Frau, Final 2, an fortführenden Fakten jetzt auf den Tisch bringt. Glänzend. Oh. Brillant, hervorragend, genial. Glückwunsch, Andy, Glückwunsch. Danke, Sir. Danke. Unsere Analytiker sind allerdings anderer Meinung. Sie halten das Final Two-Material für aufgeblasenen Bockmist. Nicht möglich, Sir. Keine Belege, keine Spesen, keine Abhörprotokolle, null, null, null. Keine Reisebewegungen, keine verdeckten Ermittlungen, keine ungewöhnlichen diplomatischen Aktivitäten. Als ob das Material aus einem schwarzen Loch käme. Ist das alles an Kritik? Na, nur noch eins, Andy. Noch nie sei in der Geschichte der Nachrichtendienste für so wenig, so viel gezahlt worden. Weder Final noch die stille Opposition hinterlässt irgendwelche Spuren. Ah, daraus schließen wir? Eine Seite ist gerissener als die andere. Verstehe. Aha. Final verhält sich genauso konspirativ wie das aufgedeckte Komplott. Respekt. Das ist schlau, also das ist gewieft, das ist fantastisch. Und es lässt unbedingt auf die Echtheit des Materials schließen. Sir. Diesmal können wir schneller sein. Wir haben die Märkte verkabelt. Wir kennen die Stimmung der Massen, die Dynamik ihrer Bewegungen. Wir können eingreifen. Wir können in die Geschichte einmarschieren. Verstehe die Richtung, Sir. Scotty, alter Junge. Scotty, leicht. Sie trafen sich in Joffs Wohnzimmer. Bei Joff Cavendish. Cavendish? Cavendish. Joffrey Cavendish. Cavendish, der Vitamin-B-Händler. Cavendish, der Rüstungslobbyist. Cavendish, der selbsternannte Freund der Staatenlenker. Kanonen-Cavendish. Keiner wusste Genaues. Aber der Mann hatte überall Einfluss. Ein Vorsitz da, ein Vorsitz dort. Und er hatte Beziehungen. Natürlich auch zum britischen Geheimdienst. Und zu den Yankees. Obwohl das immer bestritten wurde. Aber hätte sonst dieser Elliot mit am Tisch gesessen? Der Flug war klasse. Ich liebe Turbulenzen. Und ich liebe London, wegen des Linksverkehrs. In Alabama wäre sowas undenkbar. Sowieso in Washington, oder? Elliot kam aus den Südstaaten. Er war erst 31, hatte aber schon eine eigene Kolumne in der Washington Times. Er war blass, blutgierig und zu allem fähig. Sein Weg nach oben war mit Leichen gepflastert. Sein rhetorisches Vorbild war ausgerechnet der Mann, der als ästhetischer Amokläufer die britischen Medien beherrschte, Ben Hattrick. Was seid ihr bloß für Schlappschwänze und Weichei? Wieso hat Minister Kirby noch keine Waffen geliefert? Wieso ist US General Van noch nicht einmarschiert? Der General plant langfristig. Der General ist ein hervorragender Stratege. Wir brauchen einen Vorwand, Ben. Das Triumvirat saß um einen vorindustriell gefertigten Tisch aus massiver Buche. Er war so auf Hochglanz poliert, dass sich die drei der Schwerkraft zugeneigten Gesichter darin spiegelten. Auf, ihr Schwachköpfe, dann liefert mir den Vorwand jetzt. Wenn's Leute drehen sonst durch, die wollen einmarschieren. Und das amerikanische Volk will, dass wir einmarschieren. Das amerikanische Volk will zurückhaben, was ihm rechtmäßig zusteht. Niemand hindert uns. Wir haben die Medien und die nötige Technologie, oder? Dennoch sind Lachsmus-Quellen mit Vorsicht zu genießen. Die kennen ja noch nicht einmal ihre eigene Unterschrift. Worauf wartet ihr dann noch, ihr Wichser? Setzt eine drunter. Fidelistische Terrorbanden, Kuba-treue Guerilleros. Wir brauchen aber einen Aufhänger. Vergewaltigte amerikanische Nonnen. Tote amerikanische Babys. Ja. Das sind Bedingungen für eine Invasion. Ja, dann schafft mir diese Bedingungen. Moment mal. Wir haben doch... Letztes Mal hatten wir Glück. Da wurden amerikanische Frauen von Noriegas Elitetruppen misshandelt. Daraufhin konnten wir alles ausschlachten. Noriegas Hässlichkeit, sein Sexualleben und seinen Drogenkonsum. Die Invasion wurde so zu einer Frage des guten Geschmacks, oder? Natürlich haben wir einen Aufhänger. Die Dementis, Sir. Was für Dementis? Von allen Seiten. Panama dementiert, Frankreich dementiert, Japan dementiert, also lügen sie, wie damals Castro gelogen hat. Er hat seine russischen Raketen dementiert, also seid ihr einmarschiert. Die Kanalverschwörer dementieren ihre Verschwörung, also marschiert ihr wieder ein. Wir hatten Beweise. Wir brauchen einen Beweis. Der Präsident braucht einen. Dann liefert mir einen Himmel, Herrgott. Ohne Beweis kein Krieg, basta? Basta. Diese stille Opposition, die Gruppe Abraxas, haben Sie sich darüber informiert, Elliot? Mickey Abraxas ist für uns ziemlich wertvoll. Wenn wir in Panama eine provisorische Regierung installieren, kann er so lange die Führung übernehmen. Er ist der typische revolutionäre Übergangspräsident, der abgesägt wird, sobald sich die Verhältnisse wieder stabilisieren. Und wenn er nichts taugt, stürzt sein Flugzeug schon vorher ab. Abraxas ist unser Mann, Elliot, nicht eurer. Damit gehört uns auch seine Widerstandsbewegung. Vor allem General Van sollte das nicht vergessen. Mickey Abraxas schafft die Beweise ran. Er liefert uns allen den Vorwand, Jungs. Und wenn er dabei draufgeht, wir marschieren geschlossen. Quatsch. Wir kaufen die stille Opposition allein. Die Amis haben nichts zu suchen in diesem Krieg, denn wir Briten sorgen dafür, dass diese Studenten reden und schießen können. Und tut mir leid, Kollege. Wir haben Abraxas entdeckt, also rüsten wir ihn auch aus. Abraxas wird von den USA kontrolliert. Wir beliefern ihn mit Waffen. Er gehört uns und seine Studenten und Fischer und alle anderen auch. Sobald Mickey ausspuckt, wird einmarschiert. Genau. Und ich verlange dafür die Exklusivrechte, du Blender. Die Berichterstattung kontrolliert ausschließlich mein Konzern. Wenn Washington einfliegt, schießt natürlich zuerst Hollywood. Gentlemen, dreimal hoch, hoch, hoch. Genossen, darauf zischen wir in jedem Fall ein. Eingelocht. Sie haben eingelocht, Sir. Ja. Der Golfplatz hatte eine gepflegte Aussicht. Links sahen Botschafter und Referent auf das Elendsviertel El Corillo hinunter, rechts auf das Meer. Reglos lauerten die Schiffe vor der Bridge of the Americas. Reglos lauerte Maltby auf den nächsten Ball. Er war unrasiert und ein schlechter Golfer. Wir sollten wohl langsam in die Botschaft zurück. Gemach, gemach, Nigel. Lachsmore telefoniert seit Stunden auf der geheimen Leitung. Ja, leicht verzogen. Was Ernstes? Heute Morgen kam ein verschlüsseltes Fax. Die Regierung Ihrer Majestät gewährt der stillen Opposition Panamas Hilfe und Unterstützung. Wir sollen dazu ein Handbuch lesen, wie man die Regierung seines Gastlandes stürzt. Dann werden wir Herrn Abraxas im Gemüsegarten der britischen Botschaft empfangen. Mir kommt es vor, als ob da eine Menge Zwischenschritte fehlen. Wir werden eine Unmenge Material brauchen. Funkgeräte, Autos, sichere Häuser, Kuriere, Maschinengewehre, Minen, Raketenwerfer, tonnenweise Sprengstoff. Ah. Besser. Maltby schoss. Der Ball kollerte über den Bunker und plumpste in ein Hindernis. Stormont betrachtete die Reihe wartender Schiffe. Die Bridge of the Americas, die Altstadt. Leicht verzogen, Sir. Also, ich weiß nicht. Außer uns hat noch nie ein Mensch von dieser stillen Opposition gehört. Unsere Arbeit ist langweilig, unterbezahlt und langweilig. Es langt noch nicht mal für eine anständige Rente. Und wenn wir aus dem Dienst ausscheiden, haben wir nichts erlebt. Final ist die Chance, Nigel. Mit dieser Invasion können wir viel Geld verdienen. Das ganze Material ist absoluter Hirnriss. Dieser Osnar ist ein Scharlatan. Er hat dieses widerliche Siegerlächeln. Ich wette, dass er die Leichenberge einkalkuliert. Aber die Waffen sind doch britisch, Nigel. Ausnahmslos britisch. Man verlangt, dass ich die Amerikaner aushorche. Wer verlangt das? London. Ich soll herausfinden, wie weit sie mit ihrer Invasion sind. Wir sollen den Yankees zuvorkommen, Sir. Aber das ist ja großartig. Ja. Ein paar Tage später lagen sie auf dem Boden der Schneiderei. Angezogen, auf einem Teppichstapel. Martha drückte ihre Wange, die sich anfühlte wie eine lederne Patchworkdecke, gegen Pendels Hals. Sie zitterte. Pendel zitterte auch. Sie sagten, ich solle keine Fragen stellen. Dabei habe ich keine Fragen gestellt. Dann drohten sie, sie würden in meine Akte eintragen, dass bei mir daheim Plakate von Castro und Che Guevara hängen. Und dass ich mich wieder mit extremistischen Studenten treffe. Dann haben sie dich als Spion bezeichnet. Und Mickey auch. Sie sagten, er spiele bloß den Säufer. In Wirklichkeit sei er der verlängerte Hebel des britischen Geheimdienstes. Die sind verrückt. Ich bin da, du nicht. Pendel and Braithwaite, guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Die Verbindung ist so schlecht. Hallo? Jetzt sagen Sie doch was. Wer ist denn dran? Bei uns ist doch Dorffest. Wir haben getrunken und getanzt und zwischendurch gevögelt und draußen fing das Feuerwerk an. Anna. Und plötzlich knallt's. Anna. Es war Anna. Mickys Chiquilla und Marthas Freundin. Die JWD von der Pampa aus anrief. Von irgendeinem Geheck, wo sie ein Haus gemietet hatte. Mickey hat mich wirklich gebraucht. Er war so aufgekratzt und fertig und durcheinander. Er hat gesagt, die Polizei, das sind alles Idioten. Die würden ihm drohen und sagen, er wäre ein britischer Spion. Genau wie zu Noriegas Zeiten. Bloß weil Mickey ein paar Semester lang durch Oxford gesumpft ist und in Panama einen britischen Saufclub aufgemacht hat. Ist es das blaue Haus hinten am Hafen, wo wir mal zusammen hingefahren sind? Ja. Er sagte, sie wollten ihn wieder ins Gefängnis stecken und wasch, spritzt mir die Sauerei aufs Kleid und er liegt verkehrt rum auf dem Fußboden. Ich komme. Das war Anna. Mickey hat sich umgebracht. Es ist nicht deine Schuld. Er hat sich jeden Tag umgebracht, verstehst du mich? Ja. Doch. Ich möchte, dass du morgen nach Miami fliegst. Geh ins Grand Bay am Coconut Grove. Die haben ein fantastisches Lunchbuffet. Es ist nicht deine Schuld. Man hat ihn im Gefängnis zu oft verprügelt. Ich muss zu Anna. Ich komme mit. Hier sind 7.000 Dollar, die werden für den Anfang reichen. Und danke. Ich liebe dich. Danke für alles. Ich liebe dich. Alles andere ist mir egal. Sogar Mickey. Dieselbe Nacht. Exakt dieselbe Uhrzeit in der britischen Botschaft, Calle 53 in Marbella, Panama City. Francesca Dean und Andy Osnar warteten im fensterlosen Ostflügel auf Nigel Stormont und Botschafter Maltby. Und auf Luxmore, der die dringliche Konferenz eilig einberufen hatte. Scheiß drauf, das war mal mein Revier, nicht seins. Was hat der alte Arsch sich da einzumischen? Osnar hatte sich verändert. Er war nicht dicker geworden oder älter, er sah immer noch gleich aus. Aber er wirkte plötzlich, als sei er viel weiter weg. Er war nicht geistesabwesend, er löste sich nicht auf. Andrew Osnar schickte sich vielmehr an, in der Wand zu verschwinden. Ein beliebtes Motiv in der Literatur. Es war Mord. Er ist dein Chef, Andy. Er hat das Recht, dir auf die Finger zu gucken. Angefangen hatte Osnars Verwandlung in ein Nichts nach ihrem gemeinsamen Casino-Besuch. Als er Luxmore abholen musste. Scotty Luxmore, der sich jetzt Mellis nannte, reiste mit übertrieben schwerem Gepäck. Was war in dem Koffer da drin? Plutonium? Final will ihn nicht sehen. Final 2 will ihn nicht sehen. Sie will ja nicht mal mich sehen. Und ich will ihn auch nicht sehen. Er macht mir alles kaputt. Wovor hast du Angst? Ich mag's einfach nicht, wenn man hinter mir herschnüffelt. Auf geheimen Sitzungen riechen Männer nach Sexualhormonen, dachte Francesca, die selber stark erregt war. Das kalte Licht, der brummende graue Stahlschrank, der verhindern sollte, dass sie abgehört wurden, das waren die Accessoires des dritten Jahrtausends. Das war Hollywood abgeschminkt. Meta-Wirklichkeit pur. Luxmore setzte sich an den Kopf des Tisches. Stormont und Maltby platzierten sich rechts und links. Meine Herren, ich kann nicht genug betonen, welche enorme nationale und geopolitische Bedeutung diese Operation von den höchsten Rängen der Regierung, Ihrer Majestät, beigemessen wird. Zwischenfrage. Sind Sie wirklich sicher, dass die Regenwälder von Darien ein brauchbares Versteck für ein paar tausend halbautomatische Gewehre darstellen? Oder sollte man nicht lieber an etwas denken, das zentraler zu Wohnungen und Büros gelegen ist? Was sagen Sie dazu, Andy? Sie haben das hier aufgebaut, die Operation Kanal. Das ist Ihre Operation. Alte Schwuchtel. Inzwischen waren alle aufgestanden. Auch Francesca. Luxmore baute sich vor dem Tresorraum auf, öffnete das Gitter und die massive Stahltür. Er nickte. Und Osnar trat mit einem derart hasserfüllten Gesichtsausdruck nach vorn, dass Francesca froh war, ihn so noch nie gesehen zu haben. Mit Todesverachtung tippte er die Zahlenkombination ein, die den Blick ins Allerheiligste freigab. Indes stapelte Luxmore Goldbarren auf den Tisch. Kreuzweise, wie Dominosteine. Sollte ein Agent im Einsatz an der Front nicht von lästigen Verwaltungsaufgaben befreit sein, Andy? Um die Transaktionen kümmern sich künftig Maltby und Stormont. Das ist uns eine Ehre, Sir. Wie Sie meinen, Botschafter. Sie werden dafür sorgen, dass Goldbarren zu Gewehren schmelzen. Die Bewaffnung der stillen Opposition wird somit Sache der Botschaft. Sache des Geheimdienstes ist die Entwicklung der Kampfstrategie. Yes, Sir. Wie Sie wünschen, Sir. Das war's, meine Herren. Die Sitzung ist beendet. Das stehst du nicht mehr lange durch. Die kommen dir auf die Schliche. Und mit uns ist es auch aus. Verpiss dich. Andy! Francesca, meine Liebe, kann ich Sie einen Moment sprechen? Und Francesca war dankbar für das schüchterne Angebot des väterlichen Freundes Maltby, mitten in der Nacht zusammen essen zu gehen. Die Praktikantin war es leid, das Bett mit einem schamlosen, skrupellosen Schwein zu teilen. Luisa war es leid. Sie wurde betrogen, von ihrem eigenen Mann. Aber weshalb? Und warum? Und mit wem vor allem? Das war die große Frage. Harry war auf einmal so komisch geworden. Nachdem sie sich Mut angetrunken hatte, brach Luisa das Schloss seines Arbeitszimmers auf. Sie durchwühlte Harrys privaten Schreibtisch. Rechnungen, Aufsätze über den Kanal, Fachzeitschriften, Zeitungsausschnitte. Ja, Scheiße! Für wen macht er das? Wer ist sie? Oh, verdammte Scheiße! Geld! Jede Menge Geld, eine ganze Schublade voll Geld. 100er, 50er, 20er liegen herum wie Parkscheine. Oh Gott, tausende Dollar. Er hat Banken überfallen. Für wen? Für seine Chiquilla? Sie macht es für Geld. Oh, Harry! Seine Scheiß! Nachdem sie sich dessen bewusst geworden war, zog Luisa erneut eine Schublade auf. Sorgfältig diesmal, beinahe andächtig. Notizen. Hauptsächlich über Delgado. Verzerrte Darstellungen von Nichtigkeiten, über die Harry sie beim Essen ausgefragt hatte. Delgados Frau. Was für eine Frau. So was tut Ernesto nicht. Delgado und der Präsident, was soll denn das? Delgados Begeisterung für die Japaner. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Warum macht denn mein Mann diese hässlichen Notizen? Ist er eifersüchtig? Denkt er, ich will mit Ernesto ins Bett? Großer Gott. Delgados Terminkalender. Und Luisa fand darin mitternächtliches Treffen mit japanischem Kanalexperten, geheime Autofahrt mit französischem Botschafter, konspirative Übergabe eines Geldkoffers durch Kurier des kolumbianischen Drogenkartells. Harry! Ja, Harry, bist du denn total von Sinnen? Das hast du erfunden! Das ist eine schmutzige Fantasie! Harry! Wer ist sie? Wer ist diese Hure? Luisa hörte eine Folge einzelner, sich langsam steigender Explosionen, durchsetzt vom Rattern der Maschinenpistolen, dem Krachen der Granaten und dem kurzen, triumphierenden Jaulen der Querschläger. Das heißt, eigentlich war es doch nur ein Feuerwerk. Aber Luisa fühlte sich an eine hässliche Episode aus dem Dezember 1989 erinnert. Was ist denn da los? Mal wieder Krieg oder was? Ich brauch dich. Damals war Noriega gestürzt worden. Nun wurde der Kanal übergeben. Damals wie heute herrschte Bürgerkrieg. Hilf mir, Harry! Bei uns ist Sommerfest. Ich bin in dem blauen Haus am Meer. Sag, komm und fick mich, Harry. Sag, ich liebe dich, Harry. Sag, Scheiße, wo bleibt mein Geld, Harry? Hilfe. Nur einen Schluck Wodka. Nur einen noch. Dann ist es soweit. Dann helfe ich dir, du Hure. Luisa kam sich extrem nackt vor. Nackt und stark erregt. Sie wusste nicht mehr, wie es angefangen hatte. War es, weil Pendel wieder nicht nach Hause gekommen war? War es, weil sie getrunken hatte? Nun gab es keinen Halt mehr. Hinter dem allzu offensichtlichen lauerte ein weiteres Geheimnis. Hier spricht Anna! Osna! Die Hure ist Mr. Osna! Lange nach Feierabend hockte Martha immer noch in der Schneiderei und starrte auf das Bündel Dollarscheine, das Pendel ihr aufgedrängt hatte. Osnas Geld, Mickys Geld, Judas Geld. Sie wollte nicht nach Miami. Sonne, Strand und ein Schönheitschirurg, der sie oben flickte und unten. Ach was. Martha litt unter Tagträumen. Gefährlichen Tagträumen. Sie sind doch nicht dumm, Martha. Sie können lesen, studieren, Aufruhr anzetteln, Demonstrationen anführen, Bomben basteln. Wer hat ihm das Geld gegeben? Ich weiß es nicht. Mein Arbeitgeber sagt mir nie etwas. Verlassen Sie meine Wohnung. Er schläft mit Ihnen, oder? Nein, er schläft nicht mit mir, weil er Schuldgefühle hat. Noch mehr Schuldgefühle als Sünden. Harry pendelt zwischen Schuldkomplexen und Omnipotenzfantasien. Und was noch schlimmer ist, er pendelt zwischen zwei Frauen. Martha erwachte aus ihren destruktiven Gedanken. Sie beschloss, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Sie trat ins Allerheiligste ihres Arbeitgebers, ins Zuschneidezimmer, um zu kontrollieren, ob dort auch alles in Ordnung war. Wo ist mein Mann? Am Tisch saß Luisa. Sie hatte einen Stapel Notizbücher vor sich und spielte mit einem Feuerzeug. Beide Brüste ragten aus dem Ausschnitt ihres dünnen, roten Baumwollmorgenmantels. Mickey Abraxas hat sich umgebracht. Harry ist zu Anna gefahren. Sind Sie seine Geliebte? Ich zahle seine Steuern, ich führe seine Bücher. Hat er eine andere? Nein. Ist das sein Geld, das Sie da in der Hand haben? Ja. Warum? Er hat es mir gegeben. Fürs Bumsen? Nein, er liebt sie. Liebt er sonst noch jemanden? Mickey. Und? Wen noch? Mich? Es war 20:40 in derselben Nacht. Es klingelte an Osnars Tür. Das können Sie mit mir nicht machen. Ich lasse mich nicht von der Portokasse wegixen, Sir. Final ist mein Ding. Ja, komm, Junge, mach doch mal die Tür auf. Jetlag, Whisky und Schlaflosigkeit begannen sich bei Luxmore auszuwirken. Ja. War nicht so gemeint. Klar. Final ist dein Ding, Junge. Kriegst auch einen Orden. Dieses Fräulein heute Abend, Francesca, steht nicht zufällig dort draußen? Beam you up, Scotty. Da rein, versteck dich. Ich bin ein ranghoher Beamter. In den Schrank. Sobald wir im Schlafzimmer sind, verschwinden Sie. Luisa, komm rein. Wo ist Harry? Verdammt. Was haben Sie mit meinem Mann gemacht? Der Mist, den er Ihnen über Delgado erzählt hat. Da lang, da. Er drückte ihr eine Hand auf den Mund, die andere auf die Brust. Gleichzeitig schaffte er es, sie ins Schlafzimmer zu bugsieren. Die Wohnungstür fiel ins Schloss. Das war Scotty. Wo ist Harry? Hat er dich denn nicht eingeweiht? Ich meine, du bist doch rekrutiert. Ich bin wohl. Harry sucht Mickey Abraxas. Er ist tot. Wer ist tot? Abraxas. Wer denn sonst? Wenn Harry tot wäre... Er bekam die andere Brust in die andere Hand, während sie ihm das Gesäß in die Leistengegend schob. Er drehte sich halb zu ihr um. Sie musterten einander wie zwei Ringer kurz vor dem Kampf. Dann saugte sie ihm die Zunge aus dem Kopf. Er warf sie aufs Bett, weil es immer reizvoll war, die Frau eines Freundes flach zu legen. Mickey ist ermordet worden, Andy. Allem Anschein nach von Profis erschossen. Vermutlich sind weitere derartige Hinrichtungen geplant. Es ist größte Vorsicht geboten. Für die Studenten gleicht das Ganze einer Kriegserklärung. Sie sind zu allem bereit. Harry? Halt die Klappe. Sir, unser griechisches Flaggschiff, Sir, das Flaggschiff der stillen Linie. Es ist gesunken, untergegangen, Sir. Anscheinend handelt es sich um Mord. Wer hat das getan, Andy? Wir befürchten das Schlimmste, Sir. Professionelle Arbeit, Einzelheiten später. Das wäre allerdings ein Vorwand. Vorwand wofür? Ein Aufhänger. Fabelhaft. Dann kann es ja endlich losgehen. Am besten fliegen Sie umgehend nach London zurück, Sir. Ich melde mich dann bei Ihnen. Auf der Fahrt zum Blauen Haus am Hafen wurde Pendel von Stimmen verfolgt. Während er zu Anna unterwegs war, kam es ihm plötzlich sogar vor, als zöge sein gesamtes Leben an ihm vorbei. Das Nordlondoner Waisenhaus, Onkel Benny, alles war gut gegangen, bis Osnar auftauchte. Ich bin ein Spion. Ich spioniere für das gute alte England. Wir wollen Panama neu aufbauen. Ich spioniere für das gute alte England. Wir wollen Panama neu aufbauen. Harry, mein Freund. Harry, mein Freund. Himmel, Harry, Himmel, ich liebe dich. Scheiße. In seinem ganzen Leben hatte Pendel nur einen einzigen Freund gehabt. Und den hatte er jetzt umgebracht. Er war allein auf dem kurvigen Schotterweg, der durch den Busch führte. Und er sah nur schwarze Wände und die Augen von Tieren darin. So stockfinster war die Nacht. Und Pendel hatte jetzt wirklich Angst, verrückt zu werden. Er erkannte, die Welt ist eine einzige geschlossene Anstalt, aus der entkommt keiner. Das Dorf fest am Hafen tobt. Pendel klopfte an. Er klopfte nochmals. Er drückte die Klinke. Von draußen fiel flackerndes Licht herein. Das Feuerwerk erhellte Flur und Küche, wo Anna auf dem Boden kniete und betete. Davor lag Mickey, verkehrt herum, mit dem Hintern nach oben. Und dort, wo Ohr und Wange hätten sein sollen, sah sein Kopf wie eine Landkarte von Panama aus. Damit hat er es getan. Pendel nahm die Pistole an sich. Anna betete weiter. Überall klebten Teile von Mickys Gehirn auf dem Fliesenboden an den Kacheln und der Küchenkommode. Es stank nach Blut und etwas Entsetzlichem. Wir sollten etwas vor die Fenster hängen. Schaff ihn hier weg. Er ist ein britischer Spion. Du bist auch einer. Jetzt mal schön der Reihe nach. Eins nach dem anderen. Sie schrubbten und wischten, bis die Desinfektionslösung im Waschbecken schwarz geworden war. Dann nochmal und nochmal, bis die Küche ganz freundlich und sauber roch. Im schummrigen Licht schimmerte mittendrin Mickey. Er trug das glänzend rote Jackett, das Pendel kürzlich für ihn geschneidert hatte. Wir brauchen Verbandszeug. Ich hole einen Laken. Pendel drehte Mickey herum. Und Anna schaffte es gerade noch bis zur Toilette. Aber als Pendel ihm die Hände unter die Achseln schob, machte Mickey sich nur noch schwerer. Pendel musste sich gewaltig anstrengen, um ihn in einen Schaukelstuhl zu hieven. Und es war eine Menge Polster und Verbandmaterial nötig, bis beide Schädelhälften wieder etwa den gleichen Umfang hatten. Pendel ließ die Nase und das verbliebene Auge frei, das ihn milchig anstierte. Oh. Mal mir ein Schild, auf dem Ambulanz steht. Und dann hilf mir, ihn ins Auto zu laden. Und sag allen, die es wissen wollen, Mickey habe eine Rakete an den Kopf gekriegt. Die Polizei wird es nicht wagen, mich auf dem Weg ins Krankenhaus aufzuhalten. Du meinst ihn ins Krankenhaus? Nur mach dir keine Sorgen, Anna. Ich bin gleich zurück. Sie stellte keine Fragen mehr und gehorchte. Wie das schwerverletzte Opfer eines Feuerwerks hing Mickey auf dem Beifahrersitz. Richtung Küste verließ er das Dorf. Mickys bandagierter Kopf schwankte in den Kurven. Pendel hatte den Warnblinker eingeschaltet. Er folgte den Wegweisern zum Krankenhaus. An Kontrollpunkten machten ihm die Polizisten eilig den Weg frei. Er fuhr am Krankenhaus vorbei und den steilen Küstenpfad hinauf. Er kannte die Strecke, denn er war früher öfters hier gewesen. Auch zusammen mit Mickey. Zusammen hatten sie von den weißen Klippen hinunter ins Meer gespäht, fasziniert von der Brandung. Der Vollmond schien so hart vom Himmel, dass neben ihm die Sterne verblassten. Pendel zerrte Mickey aus dem Wagen und bettete ihn seitlich auf den Felsboden. Er nahm seine Arme, bog sie nach hinten und band ihm die Handgelenke zusammen. Dann wickelte er behutsam die Bandagen ab. Sorry, Mickey. Entschuldige, aber ich muss dir leider noch zwei Schüsse durchs Jackett jagen. Es muss aussehen wie ein Ritualmord. Wie eine Hinrichtung. Der ist für dich. Und der ist für mich. Mickey. Oh Gott, diese Kopfschmerzen. Ich sterbe. Diese Nacht hat nie stattgefunden, ist das klar? Oh Gott. Mr. Osnaa, wo bin ich? Im Paradies, Schätzchen. Und jetzt verpiss dich. Oh, schon halb acht. Mein Gott, ich muss ins Büro. Harry ist ein Held, ein James Bond, ein 007. Ach was, er ist einfach bescheuert. Spioniert für den Geheimdienst. Dabei gibt's nichts zu spionieren, gar nichts. Wieso haben Sie es also schon wieder so eilig? Hm? Für Leute wie Sie gibt es hier in Panama überhaupt nichts zu tun. Richtig, für mich ist hier Feierabend. Abflug nach England. Aber Sie... Sie haben Harry doch dazu angeheizt. Sie sind für alles verantwortlich. Erste Regel des Hauses. Brennt die Bratwurst an, wird wieder daheim bei Muttern gefuttert. Hattrey, der die Medien monopolisierte, verzehrte einen Direktimport Langusten, den sein Freund Cavendish gegen anderweitig gepanzerte Teile eingetauscht hatte. Cavendish zerdrückte Kaviar, als Elliot den feinen Londoner Club stürmte in Safari-Shorts mit Gesundheitssandalen und Longlife-Rucksack. Ich hab's von Luxmore direkt. Wir haben unseren Vorwand. Um 12 Uhr Ortszeit ist Abflug. Jetzt geht's los. Die Operation Kanal ging als schlagendes Beispiel einer gelungenen Militärintervention in die Geschichte der Hattrey-Presse ein. Unter der Leitung von US-General Venn kamen strahlende britische Elitetruppen ebenso zum Einsatz wie Cavendishs Waffen. Beides blieb von den Weltmedien unerwähnt. Derweil dezimierte die britische Botschaft in Panama ihr Personal, was allerdings wiederum zu internationalen Spekulationen führte. Yankee-Handlanger, schrieb Panamas tapfere Zeitung La Prensa. Daheim in Europa gingen die Meinungen wie üblich auseinander. Strategisch brillant. In der besten Tradition große Einsätze. Niederträchtig und feige. Neokolonialistisch, rechtsradikal und faschistoid. Aber wie sah die Rolle Großbritanniens tatsächlich aus? Wie, falls überhaupt, waren die Briten in den amerikanischen Fettnapf getrampelt? Ein letztes Mal richteten sich die Augen der Weltöffentlichkeit auf die britische Botschaft in Panama und deren Verbindung bzw. angeblich nicht vorhandene Verbindung zu Mickey Abraxas, dem ehemaligen Oxford-Studenten und Noriega-Opfer, dessen verstümmelter Leichnam in einer öden Gegend gefunden worden war, nachdem ihn vermutlich eine dem Präsidenten unterstellte Spezialeinheit zuvor gefoltert und rituell ermordet hatte. Eine von panamaischen Pathologen in aller Eile veröffentlichte Gegendarstellung, in der behauptet wurde, Abraxas sei Alkoholiker gewesen und habe sich im Vollsuff erschossen, wurde weltweit mit gebührendem Spott quittiert. Warum hat Enzo Osnar Panama so überstürzt verlassen? Ist Osnar ein Spion? Wo befindet sich Osnar jetzt? Botschafter Maltby wurde kurz vor Beginn der Operation Kanal nach London zurückbeordert. Der Zeitpunkt war ein Zufall. In welcher Beziehung hat Maltby zu Abraxas gestanden? Mr. Elliot, Sie sollten als Leiter dieser Pressekonferenz Storm Bescheid wissen. Stimmt es, dass ich Stormont in die Schweiz abgesetzt habe? Geht Maltby nach Panama zurück? Ist es wahr, dass er ein Verhältnis zu der Praktikantin Francesca Dean unterhält? Miss Dean hat ihre Stellung in Panama gekündigt. Warum? Aus denselben Gründen wie Maltby. Was ist dran an den Gerüchten, dass Stormont, Maltby, Dean und Osnar britische Terroristen sind? Angeblich haben sie vom CIA den Auftrag bekommen, die Demokratie in Panama zu putschen. Nein, bitte. Mr. Elliot, bitte eine Frage noch. Mr. Elliot, bitte. Kein Kommentar. Die Pendels lebten, wie gesagt, in Betania, einem Viertel, das oben auf einem Hügel lag. Ihr schönes, modernes Haus bot eine herrliche Aussicht auf Meer und Altstadt und im Hintergrund Punta Paitilla. Es war wieder wie an jenem Abend im Dezember 1989, als Präsident Manuel Noriega, genannt Ananas, mit Hilfe des CIA gestürzt und im schönen Florida in Sicherheitsverwahrung genommen worden war. Die Hügel flackerten und bebten und riesenhafte Kampfhubschrauber bombardierten die Slums von El Corillo. Wie üblich waren an allem die Armen schuld und gegen sie richteten sich die Lichtblitze und die rot-grünen Leuchtspurgeschosse, das heisere Rattern der Maschinengewehre und das wütende Donnern der Kanonen. Harry, komm da rein! Wir brauchen dich, Harry! Harry, komm da weg! Es war Nacht. Und wie damals plünderten sie Panama, schossen Hochhäuser und Hütten in Brand und töteten alles, was ihnen in die Quere kam. Männer, Frauen, Kinder, sogar Tiere. Bis zum Morgen war die Sache dann erledigt. Ich verstehe einfach nicht, was du da draußen machst. Pendel stand auf der Terrasse. Schreie aus Kinderkehlen übertönten das Dröhnen von Panzerfahrzeugen und das Geknatter moderner Geschütze. Man roch den bestialischen Gestank von verbranntem Menschenfleisch. Pendel lauschte dem Kreischen der Fledermäuse, die im Dunkel über ihm kreisten. Um Gottes Willen, Harry! Komm sofort rein! Harry! Dad, bitte komm rein! Bitte. Es hatte diesmal keine Warnung gegeben. Und es gab diesmal auch keinen Widerstand. El Corillo, die Stadt der Armen, brannte. Wir haben das bestens geplant! Ich weiß noch Bescheid! Die schießen nie daneben! Harry, um Gottes Willen, komm rein! Ich habe diesen Krieg nicht angefangen. Ja, ich gebe zu, es ist möglich, dass ich ein bisschen an den Fäden gezogen habe. Aber das habe ich nicht gewollt. Martha wohnt da unten! Bleib stehen! Harry, komm zurück! Harry, Harry, ich liebe dich! Es ist mir egal, was du getan hast! Er rannte mit weiten Schritten und ausgebreiteten Armen den Hügel hinunter. Er ging nicht, er flog. Er flog an den Massen vorbei, an den Flüchtlingen, den Verwundeten, den Waisen. Er flog auf das Zentrum des orange-roten Feuerballs zu, das ihn in der Tiefe magisch anzog. Aus der mächtigen schwarzen Rauchsäule, die über den Trümmern von El Corillo in den Morgenhimmel aufstieg, drang nicht das leiseste Geräusch. Der Schneider von Panama, Teil 3, Operation Canal von Jean Le Carré, aus dem Englischen von Werner Schmitz. Es sprachen Erzähler Friedhelm Tock, Harry Pendel, Stefan Behrens, Andrew Osner, Joachim Kohl, Luisa, Rita Russek, Martha, Daniela Ziegler, Mickey, Simon Rühhack, Anna, Ulrike Bliefert, Maltby, Gerd Warmeling, Nigel Stormont, Bernd Hahn, Francesca Dean, Susanne Uhlen, Luxmore, Klaus-Dieter Klausnitzer, Geoffrey Cavendish, Karl-Heinz Tafel, Ben Hattrey, Rolf Berg, Elliot, Stefan Schlieberger, Jonah, Leopold von Verschür, Hannah, Luise Tavera, Mark, Davide Britzi, Musik, Stan Regal. Technische Realisation, Gertrud Melcher und Gabriele Neugoda. Regieassistenz Tanja Linzen. Regie Klaus Wirbitzki. Redaktion und Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Süstorf. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999.